Heraus zum Kampf, ihr Knechte der Maschinen, nun von uns gemacht, der Sklavenkolonie. Hört ihr denn nicht die Stimme des Gewissens, den Sturm, der es euch in die Ohren schrie? Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Und höher und höher und höher, wir steigen trotz Hass und Verbot. Es sind alle Deutschen im Kampfe vereint, wir stürzen das kranke System. Bald rast der Aufruhr durch die grauen Straßen, wir sind der Freiheit letztes Aufgebot. Nicht länger sollen mehr die Bonzen prassen, Deutscher kämpft mit für Arbeit und für Brot. Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Und höher und höher und höher, wir steigen trotz Hass und Verbot. Es sind alle Deutschen im Kampfe vereint, wir stürzen das kranke System. Nun nehmt das Schicksal fest in eure Hände, es macht mit einem harten Schlag der Fron. Der Tyrannei und Knechtschaft bald ein Ende, das Heer der deutschen Revolution. Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Leben.